Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Beginnen wir doch heute mal die Sendung mit Johann Wolfgang von Goethe. Die Sonne. Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten Nebelschleiern sich enthüllen und dem sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen. Wenn der Äther wolkentragend mit dem klaren Tage streitet und ein Ostwind sie verjagend blaue Sonnenbahn bereitet, dankst du dann, am Blick dich weidend, reiner Brust der großen Holden, wird die Sonne, rötlich scheidend, rings den Horizont vergolden. Das ist also die Sonne eines Dichters. Die Sonne eines Physikers. Die Sonne ist ein Gasball und besteht aus 10 hoch 56 Protonen. Naja, Sie sehen schon den großen Unterschied. Heute wird es um ein Phänomen gehen, was der Physiker beschreibt. Aber vergessen Sie dabei nicht, wenn Sie die Sonne am Himmel beobachten, was sie für uns wirklich ist. Nämlich nicht nur ein Gasball, sondern der Lebensspender schlechthin. Alles, was auf diesem Planeten passiert, wirklich alles, die guten wie die bösen Gedanken, die tollen wie die weniger tollen Dinge, alles passiert nur deshalb, weil in einem Abstand von 150 Millionen Kilometer ein Fusionsreaktor da ist, der unglaubliche Mengen an Energie freisetzt und alles, was wir auf diesem Planeten tun, ist Sonnenenergie zu verarbeiten. Wir sind kosmische Durchlauferhitzer, wie ich immer sage. Nun, heute geht es um ein Phänomen auf der Sonne. Das sind die sogenannten Spikulen. Was sind Spikulen? Und sie verraten uns etwas über den Sound der Sonne, ja, wie sich gleich herausstellen wird. Fangen wir mal damit an, uns Spikulen anzugucken. Wie sehen Spikulen aus? Man sieht am Rand des Bildes, was jetzt gleich kommt, so eine merkwürdige, borstenartige Struktur, die von der sichtbaren Oberfläche der Sonne nach oben zeigen. Und diese Spikulen sind so, ja, gehen so 5.000 bis 10.000 Kilometer hoch in die Atmosphäre der Sonne. Und schon sind wir bei dem Problem, dass die Sonne eben ein Gasball ist. Ein Gasball, wo die Dichte nach außen einfach immer mehr und mehr abnimmt. Eigentlich hat sie gar keine richtige Grenze. Wieso sehen wir denn dann überhaupt was von der Sonnenoberfläche? Nun, wir sehen auf die Scheibe, wo die optische Tiefe der Sonne eins wird. Das ist die sogenannte Photosphäre, also das, was da an der Oberfläche ist, das ist gar keine richtige Oberfläche. Und über der Photosphäre liegt die Atmosphäre der Sonne, da liegt zum Beispiel die Chronosphäre. Und die Spikulen transportieren Material von der sichtbaren Scheibe der Sonne, die so eine Temperatur hat von 5.800 bis 6.000 Grad, in die Chromosphäre hinein und dies lustigerweise 1 Million Grad heiß. Das ist ja so, als wenn bei Ihnen in der Küche auf einmal über einem ausgeschalteten Herd die Luft über der Herdplatte anfangen würde zu flimmern. Also es gibt offenbar einen Energietransport, der nicht sichtbar ist, aber der an der Temperatur der Chromosphäre hervorragend messbar ist. Was passiert da? Was haben die Spikulen damit zu tun? Nun, die Spikulen sind also Röhren. Es gibt ungefähr, was Sie auf dem Bild gesehen haben, so 100.000 Spikulen, die eigentlich ständig aus der Oberfläche der Sonne heraustreten. Und diese Röhren haben so einen Durchmesser von 500 Kilometer und die tragen ungefähr 1 Million Tonnen Material in die Chromosphäre raus. Diese Röhren sind offenbar magnetisch dominiert, das wird uns gleich beschäftigen. Wir reden ja hier so ein bisschen über das Wetter auf der Oberfläche der Sonne. Ja, das hat ja so ein bisschen was Wetterartiges, wie wird Material transportiert. Wir wollen nicht von dem Sonnenwind reden, aber über den Materialtransport sprechen. Und Spikulen vergehen nach 5 Minuten wieder. Das heißt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, was relativ rasch wieder vergeht. Und für eine ganze Weile wusste man überhaupt nicht, wie Spikulen eigentlich zustande kommen. Denn sie spielen einen wichtigen, die haben einen ganz wichtigen Beitrag für den Transport von Energie von unten nach oben, um dann auch zu erklären, wie es eigentlich dazu kommt, dass die Chromosphäre so heiß ist. Diese Spikulen muss man sich wirklich vorstellen, wenn es uns gelänge, was uns natürlich nicht gelingt, aber wenn es uns gelänge, um diesen schönen Konjunktiv nochmal zu nennen, wenn es uns gelänge, ganz nah an die Sonne heranzufliegen, dann würden wir diese Borsten eben sehr genau sehen. Wir würden sehen, wie Material aufsteigt, abfällt und das mit unglaublich hoher Geschwindigkeit. 80.000 Kilometer pro Stunde, das ist die Geschwindigkeit, mit der das Material aus diesen Röhren rausschießt und in die Atmosphäre hineinschießt. Und die Temperatur der Spikulen ist so 15.000 Grad. Und ja, wie gesagt, die verschwinden alle 5 Minuten wieder. Wie kommen die eigentlich zustande? Man weiß von der Sonne, dass sie Schallwellen besitzt. Sie ist also, wenn man, ja, wenn es uns gelänge, auch hier wieder dieser schöne Konjunktiv, näher an die Oberfläche ranzukommen, dann würde man unter Umständen Also wenn da so dichtes Material wäre wie bei uns in der Atmosphäre, dann würde man das hören. Das Krachen und Donnern würde man hören, weil sehr starke Schallwellen da wären, da sind. Nun ist allerdings leider die Atmosphäre der Sonne so dünn, die ist also deutlich dünner als das, was wir hier auf dem Planeten an Luftmenge haben pro Kubikzentimeter, sodass also die Schallwellen da zwar sehr, sehr schnell werden, aber sie sind für unser Ohr nicht hörbar. So gibt es zum Beispiel Schallwellen der Sonne. Ach so, Sie wissen gar nicht, wie man das misst. Entschuldigung. Ja, also selbst nach so vielen Jahren Alpha Centauri passiert mir das immer wieder, dass ich natürlich manchmal vergesse, dass Sie das ja noch gar nicht wissen können. Man beobachtet Gasbewegungen auf der Sonne. Und diese Gasbewegungen haben etwas damit zu tun, oder wie beobachtet man Gasbewegungen? Einmal wird eine Spektrallinie, zum Beispiel nehmen wir mal von Wasserstoff oder von Sauerstoff, die Spektrallinie wird einmal ins Blaue verschoben, wenn es auf uns zukommt, einmal ins Rote, wenn es von dem Beobachter wegfließt. Auf diese Art und Weise kann man Gasbewegungen auf der Sonne wunderbar darstellen. Dopplertomographie, ne? Wie das in der Medizin heute auch schon verwendet wird, so können wir das auch auf der Sonne machen. Und dann stellt man fest, dass es ganz bestimmte Arten von Bewegungen auf der Sonne gibt. Und das sind Dichte- und Druckschwankungen. Und Dichte- und Druckschwankungen sind Schallwellen. Und so gibt es Schallwellen ganz unterschiedlicher, mit ganz unterschiedlicher Periode. Und eine Sorte von Schallwellen, die sogenannten P-Wellen, die also an der Oberfläche vor allem laufen, die haben eine Periode von, 5 Minuten. Diese Schallwellen treiben die Spikulen an. Ist so irre, ne? Also das hat man jetzt erst unlängst sozusagen herausgefunden, dass diese Schallwellen, wenn die also aus dem Innern der Sonne kommen, dann laufen die raus und da die Dichte ja nach außen hin abnimmt, werden diese Schallwellen immer schneller, werden beschleunigt und, ja, fällt mir eigentlich gar kein Eigenschaftswort ein, aber sie rasen mit unglaublicher Geschwindigkeit, nämlich damit 80.000 Kilometer pro Stunde, in die Atmosphäre der Sonne hinein. Nun hat man eins vergessen bei dem, was ich Ihnen da eben erzählen habe, das darf man nämlich nicht. Das sind die Magnetfelder. Deswegen haben wir es mit Röhren zu tun. Wir haben also hier keine radiale Ausströmung, sondern wir haben Röhren. Dadurch, dass die Magnetfelder an der Sonne so stark sind und da das Oberflächenmaterial der Sonne ist ja ein Plasma. Plasma sind freie Elektronen und Ionen, also geladene Teilchen. Und wenn man diese geladenen Teilchen bewegt, dann entstehen einerseits Magnetfelder, getreu dem Motto, wenn ich einen elektrischen Strom im Daumen habe, sind die Magnetfelder in meinen Fingern, also diese toroidale Struktur, die dabei auftaucht. Auf der anderen Seite kommt aber aus der Oberfläche der Sonne eben auch ein sehr starkes Magnetfeld raus. Das heißt, das Plasma kann sich nicht frei bewegen. Wir sind hier bei einem Effekt, den man in der Plasmaphysik mit dem Wort der eingefrorenen Magnetfeldlinien beschreibt. Eingefroren insofern, als das Plasma sich nicht relativ zu Magnetfeld frei bewegen kann. Auf der anderen Seite aber, wenn die kinetische Energie des Plasmas, also die Bewegungsenergie des Plasmas sehr hoch ist, dann muss das Magnetfeld mit. Wie kommt das zustande? Das hat damit zu tun, dass der elektrische Widerstand eines voll ionisierten Plasmas außerordentlich gering ist. Mit anderen Worten, immer dann, wenn sich nun ein Leiter, also in dem Fall das Plasma, relativ zum Magnetfeld bewegt, dann werden elektrische Ströme induziert. Wir kennen das von zu Hause. Wenn keine Sicherung da ist, dann kriegt man Kurzschlussstrom. Ja? Also dieses Phänomen des Kurzschlusses bindet das Plasma an das Magnetfeld. Sodass immer dann, wenn zum Beispiel so eine starke Schallwelle, also eine Druck- und Dichteschwankung, aus der Sonnenoberfläche sich herausbewegt, dann muss das Magnetfeld mit. Andersrum gesagt, ist das Magnetfeld auf der Sonnenoberfläche irgendwo mal sehr stark konzentriert, dann kann das Plasma eben nicht irgendwie fließen, sondern muss ebenfalls entlang der Feldlinien mitströmen. Warum entlang der Feldlinien? Nun, entlang der Feldlinien gibt es keine Kraft. Die sogenannte Lorentzkraft, also die Kraft, die ein Magnetfeld auf einen Leiter ausübt oder ein Leiter auf ein Magnetfeld ausübt, die hat was damit zu tun, wie die Richtungen der beiden sind. Für V parallel zum Magnetfeld ist die sogenannte Lorentzkraft null. Das heißt, ein dissipationsfreier, ich erkläre gleich, was das ist, ein dissipationsfreier Energietransport, Dissipation heißt ja Verteilung, also ein verlustfreier Energietransport mit anderen Worten, von der Oberfläche der Sonne in die Atmosphäre der Sonne, ist praktisch nur dann möglich, wenn das Plasma sich im Wesentlichen entlang von magnetischen Feldlinien bewegt. Nun, irgendwo muss natürlich, das sehen Sie, können Sie schon vor dem geistigen Auge sehen, wenn Ströme fließen sollen, elektrische Ströme, da müssen die auch fließen können. Wenn die fließen sollen, und das sollen sie ja, wir sehen ja die Spikulen, dann muss irgendwo der Stromkreis geschlossen werden. Also nur in einem geschlossenen Stromkreis kann auch ein Strom fließen. Ansonsten hat man irgendwie einen Unterbrecher Und dann ist ja der Strom erstmal unterbrochen, wie es so schön heißt. Und dann sammeln sich Ladungen an, bis dann der Durchschlag kommt. Ja? Kann man immer wieder schön zum Beispiel beim Gewitter sehen. Ne? Ladungen, die sich anhäufen und dann kommt der Blitzschlag, der praktisch den Stromkanal bildet. All diese Phänomene auf der Sonne sind also zu verstehen, ich habe das mal unter dem Stichwort kosmische Elektrotechnik genannt. Die Spikulen sind ein typisches Beispiel für solche elektrotechnischen Vorgänge in einem, auf einer Gaskugel, die wir Sonne nennen. Und diese Elektrotechnik hat damit zu tun, dass wir es einerseits mit Bewegung von Ladungen zu tun haben, andererseits aber damit, dass das Ganze sich in einem magnetisierten Gas abspielt. Die Spikulen sind ein typisches Beispiel dafür, wenn solche starken Schallwellen, also in dem Fall eben extrem schnelle Bewegungen, sich abspielen, dass dann tatsächlich die Elektrodynamik, und wir sind wieder bei meinem Lieblingsfeld, nämlich der Frage, gelten die Naturgesetze überall im Universum? Ja, hier sind es die Gesetze der Elektrodynamik, die schlagen dann zu. Und jetzt können wir auch ganz langsam erklären, warum die Korona, also die Chromosphäre, erstmal die Chromosphäre und dann später die Korona so heiß wird. Elektrische Ströme. Was macht ein elektrischer Strom? Wenn Sie zu Hause Ihren Wasserkocher anmachen, was machen Sie denn da? Machen ja kein Lagerfeuer an. Sie drücken auf den Schalter. Der Schalter erhitzt offenbar, nein, nicht der Schalter, sondern der elektrische Strom, erhitzt offenbar in dem Wasserkochgerät einen Draht, der dann das Wasser zum Kochen bringt. Also offenbar ist es so, dass tatsächlich bei dem Transport von Energie, nämlich von unten nach oben, irgendwie Energie in die Atmosphäre transportiert werden kann durch elektrische Ströme. Und das geht im Grunde genommen, also rein formal, wenn ich das jetzt an die Tafel schreiben würde als Gleichung, mit dem Gesetz, was Ihnen vielleicht auch schon mal unter die Augen gekommen ist, mit dem Ohmschen Gesetz. Ja? URI. Ja? Spannung ist Widerstand mal Strom. So. Und auf den Widerstand kommt es jetzt an. Wenn der Widerstand hoch ist, bei konstanter Spannung und konstantem Strom, dann kriegt man halt ordentlich hohe Temperaturen, weil ja die Ladungsträger in dem Material, bei uns zu Hause eben im Metall, da oben auf der Sonne in dem Plasma, weil die Ladungsträger abgebremst werden. Und ein Abbremsen, das können Sie also hier praktisch mit Ihren Fingern, die Reibung führt zur Wärmeproduktion. Und auf diese Art und Weise kann man verstehen, dass die Oberfläche der Sonne, obschon sie nur 5800 Grad hat, ja, aufgrund ihrer energetischen Zustände, nämlich weil die elektromagnetische Energie in Form von sehr dichten Magnetfeldbündeln einerseits oder der Plasmabewegung durch die Schallwellen in den Spikulen andererseits, in der Lage ist, tatsächlich in der Chromosphäre eine viel höhere Temperatur zu erzeugen, als sie scheinbar auf der Oberfläche der Sonne vorhanden ist. Also wir haben hier ein ganz tolles Beispiel davon, wie man irdische Physik, nicht richtig saubere, ordentliche Elektrotechnik, auf ein kosmisches Objekt, in dem Fall eines, was nur 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, übertragen kann. Und am liebsten würde ich jetzt eigentlich wieder mit Goethe enden. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Es gibt nämlich einen fantastischen Satz von ihm, der heißt, wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken. Lägt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken?